macht Spaß. Hallo, hallo, ihr Schwalben da, es macht Spaß. Dort am Himmel überm Dach, es macht Spaß. Und Sonne in den Gassen gar, es macht Spaß. Überall macht es Spaß, den Tag lang. Mein Herz schlägt, wankt und tommelt, Liebe fand. Die kam, bevor ich sie vergaß, Liebe fand. Hallo, hallo, die Damenwelt, es macht Spaß. Überall macht es Spaß. Der Bäcker knetet bei den Armen den Teig. Er macht gutes Brot, so fein, dass mir der Hunger kommt. Man sieht den Postillon, wie er die Post verteilt. Ein blauer Engel, der einen Brief bringt zu Gott. Wunder ohne Namen an der Station Javel. Man sieht die U-Bahn, sie fährt grad raus aus dem Tunnel. Ins Himmelblau voll Lieder, aus Grau hinaus. Sie fährt in zum Wald mit Volldampf voraus. Es macht Spaß. Der Eiffelturm spaziert herum wie von Sinn, springt über die Szene mit den Beinen, dann sagt er, dumm wär's viel, viel hier krank ich um, doch ich fühl in meiner Ecke mich allein. Es macht Spaß, der Geldeintreiber zieht sich an, klappt zusammen und sagt es ganz, ganz leise nur, hallo Leute, für heute ist genug getan, könnt's behalten, meine Herren, behaltet's nur. Habe nur geträumt, draußen ist der Himmel grau. Du musst aufstehen, dich waschen und anziehen. Schluss mit Singen, wenn du nichts hast zu erzählen. Doch glaube ich noch, dass er gut war, dieser Traum. Denn er ließ mich schreiben, nun diesen Chanson. Ein Lied vom Frühling, von der Liebe auch ein Lied. 20 Jahre alt, doch auch heute noch ein Hit. Es macht Spaß. Hallo, hallo, ihr Schwalben da, es macht Spaß. Dort am Himmel überm Dach, es macht Spaß. Und Sonne in den Gassen gar, es macht Spaß. Überall macht es Spaß, den Tag lang. Mein Herz schlägt, wackelt und tommelt, Liebe fand. Die kam, bevor ich sie vergaß, Liebe fand. Hallo, hallo, die Damenwelt, es macht Spaß. Überall macht es Spaß.